Jeduch von Mein blaues Buch von Hermann Löns, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Jeduch. Ich stehe hier am Jammerstein und schreie meinen Fluch. Ihr Männer von Meckeloh, hört mein Schrein. Jeduch, jeduch, jeduch. Hört mein Schrein und hört meine Not, ich stehe am Jammerstein. Mein Henneke, euer Haupt ist tot, und jeduch muss ich ihm schreien. Jeduch auf die Leute aus Lütgeloh, die ihn schlugen mit heimlicher Hand. Ich rufe jeduch durch den ganzen Go, über Feld, über Moor, über Sand. Wo die Beke kommt aus dem großen Moor, da fand ich ihn liegen im Sand. Aus seinem Haar krochen Maden hervor, in den Augen das Blut ihm stand. Seinen Brägen hatte der Fuchs verbracht, seinen Nacken der Wolf zernagt. Mit dem Haar habe ich ihm sein Gesicht rein gemacht, mit der Hand ihm die Fliegen verjagt. Sein Arm war hart, seine Hand war rau, sein Herz und sein Mund waren weich. Seine Augen, die waren wie Bachblumen blau, keiner von euch ist ihm gleich. Wo er hinschlug, kam das Gras nicht zurück. Wo er küsste, küsste er Glut. Des Dorfes Stolz, meiner Augen Glück, da liegt er in seinem Blut. Bei Nacht und Nebel, vor Tau und Tag, er schlug in das Hundegezücht. Von hinten traf ihn des Mörders Schlag, er lag auf seinem Gesicht. Keine Nacht noch war er in Wonnen bei mir, kein Kind von ihm trägt mein Leib. Eine Jungfernwitwe, so stehe ich hier, ein unglückseliges Weib. Wenn der Kuckucksruf aus dem Maibaum schallt, dann sollte sein Weib ich sein. Jetzt liegt auf der Dele er steif und kalt, und ich bin Geld und allein. Ich schnitt mir vom Kopfe mein schönes Haar, zerkratzte mir Brust und Gesicht. Aller Zier und Pracht will ich werden bar, einem andern gönn ich das nicht. Will in Lumpen gehen, will in Lappen sein, um den Kopf das Witwentuch, und immer bloß schreien und schreien und schreien, jeduch, jeduch, jeduch, bis Lütgeloh brennt, bis Lütgeloh qualmt, bis zum Himmel soll blaken die Glut, bis der Hammer der Mörder Knochen zermalmt, in den Mist soll fließen ihr Blut. Aus Lütgelohs Balken baut mir dann die letzte Lagerstatt, und der Mörderblut soll kleben daran, das macht meine Augen satt. Dann will ich legen mein Bestkleid an, will tragen das große Geschmeid, zu Henneke geh ich, zu meinem Mann, unser Bett, das ist bereit. Wenn in Lütgeloh die Kinder schreien, wenn das Vieh verkohlt im Stall, dann will meines Henneke Weib ich sein, will fahren mit ihm zu Walhall. Ich stehe hier am Jammerstein und schreie meinen Fluch. Ihr Männer von Meckeloh, hört mein Schrein, jeduch, jeduch, jeduch. Ende von Jeduch.